1. Jahwe befahl Mose, Zwe Steintefeln an zu fertigen, die den Fruher englischen, den Wulti darauf die Gebot schreiben, die auf den Tafeln gestanden hatten, Welsh Mose zerbroken hat. 2. Mose sollte sich darauf vorbereiten, nächsten Morgen früh auf den Berg Sinai zu stagen und Jahwe dort auf dem Gipfel zu erwarten. 3. Niemand dürfte mit im Hinaufsteigen oder sich im Bereich des Berges aufhalten, selbst Schaf und Rinder dürften nicht in dessen Nahe waden. 4. Daraufhin fertig Mose Zwe Steintefeln, die den Fruher und Arnolten, und brach am nächsten Morgen früh auf, Y von Jahwe befohlen mit den Tafeln auf den Berg Sinai zu stagen. 5. Jahwe kam in einer Wolke herab, stellte sich dort neben Mose und rief seinen eigenen Namen. Den Namen Jahwe's, AUS 6. Jahwe gingen im Vorüber und rief, Jahwe, Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, der langsam zum Zorn ist und reichen Gnade und Treue. 7. Erweist tausenden Gnade, vergibt Verge hen, übertretungen und Sünden, lasst jedoch nichts ungestraft, Sundern und die should der Vater und den Kindern und Enkeln bis dritten Wirt glide. 8. Mose nater sich darauf in eiligst bis zum Boden und warf sich nieder. 9. Sprach, O Herr, wenn ich nade vor dir gefunden habe, so sieh doch mitten unter uns. Diocese Vogue ist zwar halstarig, aber vergib uns unser Verge hen und Sünden und make uns zu deinem Agentum. 10. Jahwe antwortet, Sieh, ich schließ einen Bund vor deinem ganzen Volk. ICH word wunderworken, YSIE auf der ganzen Erde und unter allen Volken noch nie geschehen sind, so dass das Volk, in dessen mit du lebst, das Worken Jahwe's Erleben word, den furcht gebeiten ist, was ICH and DIR tun word. 11. Holti ditchen das, was ICH DIR hut gebiet. ICH word vor DIR die Amoriter, Canaaniter, Hethiter, Pharisiter, Heviter und Jebusiter vertrieben. 12. Nimm dich in Akt, keinen Bund mit den Bewohnern des Landes zu schließen, in das du kommen wirst, den sie konnten euch sonst, wenn sie mitten unter euch wohnen, zur Falle werden. 13. Stattdessen sollt ihr Altar zerstören, ihr heiligen Säulen zerschlagen und ihr heiligen Baum umhauen. 14. Du sollst keinen anderen Gott anbeten, den Jahwe, dessen Name eifersüchtig wist, ist ein eifersüchtiger Gott. 15. Wenn du einen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt und sie gottsendienst mit ihren Gotten betreiben, in dem sie ihnen opfern und dich dazu einladen, bestet die Gefahr, dass du von ihren opfergeben ist. 16. Erwerdet euch ihr Tochter für your Son heiraten, wenn dies dann ihren Gotten deinen gottsendienst betreiben, werden sie euch den Son zu demselben gottsendienst verführen. 17. Du sollst dir kein gegossenes Götzenbild anfertigen. 18. Das Fest der Ungesorten Brot sollst du feiern. 7 Tage lang sollst du Ungesort Brot essen, ich es dir im Monat Aviv befohlen habe, denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. 19. Allerstgeburt ist mein, ebenso als männlich wie der erste Wurf von Rinden und Schafen. 20. Den ersten Wurf eins Esel sollst du mit einem Schaf auslosen, wenn du ihn nicht auslosen willst, musst du ihm das Genick brechen. Al erstgeburt unter deinen Sohnen sollst du auslosen und niemand soll mit leeren Handen vor mir erscheinen. 21. Sechs Tage sollst du arbeiten, Abraham siebten Tag sollst du ruhen, selbst waren der Zeit des Flugens und Ernten sollst du die Ruhe einhalten. 22. Du sollst das Wochenfest feiern, das Fest der Erstlinge der Weisenend, und das Erntefest am Jahresend. 23. Dremel im Jahr sollen all männlichen Personen unter euch vor dem Herrn, Jahwe, dem Gott Israels, erscheinen. 24. Denem dein Twillen word ich Volker in Tainen und dein Gebiet wheat ausdehnen, niemand soll dein Land begehren, waren du Dremel im Jahr hinsiest, vor Jahwe, deinem Gott, zu erscheinen. 25. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit gesortem Brot darbringen, und das Opferfleisch des Passafestes soll nicht bis zum nächsten Morgen aufbewahrt werden. 26. Die Erstlinge der ersten Früchte deines Bodens sollst du zum Haus Jahwe's, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter koschen. 27. Jahwe befahl Mose, schreib dir dies Wort auf, denn gemäß diesen Worten schließ ich einen Bund mit dir und mit Israel. 28. Mose verwelt dort bei Jahwe versigtage und versignakti, one spies and trank zu sich zu nehmen. Dann schrieb die Wort des Bunds, dies Engebot, auf die Tafeln. 29. Als Mose mit den beiden Bundestafeln in der Hand vom Berg Sinai Herabstieg, wusste nicht, dass die Hort seins Gesicht strahlte, weil mit Jahwe gesprochen hat. 30. Als Aaron und all Israeliten sahen, dass die Hort von Moses Gesicht glanzte, furchteten sie sich, im Nahe zu kommen. 31. Mose rief ihnen Jedok zu, daraufhin kehrten Aaron und all Anführer der Gemin zu im Zurück, und Mose redet mit ihnen. 32. Dann kamen all übrigen Israeliten hinzu, und Mose verkündet ihnen allgebot, die Jahwe im auf dem Berg Sinai befohlen hat. 33. Nachdem Mose sein Gesprach mit ihnen beendet hat, legte einen Schleier über sein Gesicht. 34. Jedes Mal, wenn Mose vor Jahwe trat, mit ihm zu reden, nahm den Schleier ab, bis wieder herauskam. Und jedes Mal, wenn herauskam, teilte den Israeliten mit, was ihm aufgetragen worden war. 35. Die Israeliten sahen jedes Mal, dass die Hort von Moses Gesicht glanzte. Dann legte Mose den Schleier wieder über sein Gesicht, bis ernüt heiningen, mit Jahwe zu reden.